Erster dann sprach Gott alle diese Worte, zweiter ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausgeführt hat. Dritter du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vierter du sollst dir keine Götterbilder machen, auch kein Bild von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Fünfter du sollst sie nicht anbeten oder ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bestrafe die Schuld der Väter an ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, wenn sie mich hassen. Sechster aber ich zeige Gnade bis in 1000 Generationen denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Siebter du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Achter denk daran, den Sabbattag heilig zu halten. Neunter sechs Tage lang sollst du arbeiten und deine ganze Arbeit tun. Zehnter der siebente Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag sollst du keine Arbeit tun, weder du noch deine Kinder, deine Sklaven, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir wohnt. Elfter denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht, danach ruhte er am siebten Tag. Deshalb hat der Herr den Sabbattag gesegnet und heilig gemacht. Zwölfte ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange in dem Land lebst, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Dreizehnter du sollst nicht töten. Vierzehnter du sollst nicht die Ehe brechen. Fünfzehnter du sollst nicht stehlen. Sechzehnter du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Siebzehnter du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht seine Frau, seine Sklaven, sein Vieh oder irgendetwas begehren, das deinem Nächsten gehört. Achtzehnter als das ganze Volk den Donner, die Blitze, den Klang der Posaune und den rauchenden Berg hörte und sah, bekam es Angst, zitterte und blieb in der Ferne stehen. Neunzehnter sie sagten zu Mose, sprich du mit uns, wir wollen gerne hören. Aber Gott soll nicht selbst mit uns reden, sonst sterben wir. 20. Mose antwortete dem Volk, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit ihr Ehrfurcht vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. 21. Das Volk blieb in der Ferne stehen, während Mose zu der dunklen Wolke ging, wo Gott war. 22. Der Herr aber sprach zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel mit euch geredet habe. 23. Macht euch neben mir keine Götterbilder aus Silber, auch keine Götterbilder aus Gold sollt ihr euch machen. 24. Du sollst mir einen Altar aus Erde bauen und darauf deine Brandopfer und Friedensopfer, deine Schafe und Rinder opfern. An jedem Ort, den ich bestimmen werde, damit ihr mich dort verehrt, werde ich zu dir kommen und dich segnen. 25. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen baust, sollst du ihn nicht aus bearbeiteten Steinen bauen. Denn wenn du sie mit eisernen Werkzeugen bearbeitest, machst du sie unheilig. 26. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufgehen, damit deine Blöße nicht sichtbar wird.